Neuntes Kapitel: Fälschungstechnik und Fälschungsbrandmale in erzählenden Quellen. Mehrfach wurde schon betont, dass und warum in den von der Fälschergenossenschaft errichteten Neubau der mittelalterlichen Pseudogeschichte Namen und Daten die gefährlichsten und misslungensten Partien darstellen. Um die im Laufe der jahrzehntelangen Aktion immer greller hervorklingende Disharmonie von Ereignissen, also Namen und dazugehörigen Daten, soweit es möglich war, zu dämpfen, griff man zu Verschleierungsmitteln verschiedenster Art. Fast regelmäßig wurde bei Anfertigung einer gefälschten erzählenden Geschichtsquelle die Taktik der doppelten und mehrfachen Buchführung, die Fälschung mehrerer sich widersprechenden bzw. ergänzenden Rezensionen eines Werkes gehandhabt. Ein anderes Mittel ist die planmäßige Verschiebung, Kompromissdatierung der Chronologie. Für beides folgen nunmehr Belege. Erstens. Der einfachste Ausweg, um jeder Unstimmigkeit zwischen den Namen und Daten aus dem Wege zu gehen, war der, man ließ das eine oder das andere glatt weg. So verfuhren zum Beispiel die Fälscher bei einer Briefsammlung, der sogenannten Wiebald-Briefsammlung. Eine Durchsicht der Briefe zeigt eine vollständige Aufnahme der Adressen und ein Fehlen der Datierungen. Diese Taktik, entweder den Namen oder das dazugehörige Datum wegzulassen, sehen wir in den mittelalterlichen Chroniken, Registern und so weiter auf Schritt und Tritt angewendet. Es gibt keine mittelalterliche Handschrift, in der dieses so naheliegende Verfahren, nämlich das Lückenlassen, nicht angewendet wurde. Zweitens. Von dem angeblich um 1220 geschriebenen Geschichtswerk Otto Morenas berichtet ein Kritiker: Der Text ist nämlich höchst mangelhaft in zwei Fassungen, die sich gegenseitig ergänzen, überliefert. In diesem Werk, so hören wir weiter und wundern uns gar nicht, sind Lücken anzutreffen, nämlich da, wo dem Verfasser ein Name oder eine Zahl nicht gegenwärtig war. Und niemals war es unserem so peinlich genauen Verfasser möglich, diese Lücken auszufüllen. Denn 50 Jahre später muss ein anderer dieser Lücken, so gut es ging, auszufüllen versucht haben. Dabei passieren diesem anderen höchst bedenklich willkürliche Ergänzungen fehlender Daten und Namen. Und wie verfährt dieser Verbesserer? Einmal verwandelt er eine Person in zwei Personen, an anderer Stelle einen Abt in zwei Äbte, sogar eine Entfernungsangabe ändert er in eine Personenzahl. Alles das aus wohlüberlegter Absicht. Drittens, die beiden Fälschungen der Fuldaer Annalen. Die erste Fassung der Annalen reicht nach S. Hellmann bis zum Jahr 887. Sie wird durch die Handschriften der Klasse A repräsentiert. Neben sie tritt mit dem Jahre 882 die zweite durch B vertretene. Unterscheidet sich bis dahin B von A nur durch einzelne Lesarten und außerdem durch Zusätze zu den Jahren 863, 864 und 865, so setzt nunmehr nach Sprache und Tendenz ein völlig neuer Text ein. Anstelle des geglätteten Latein tritt eine Verwilderung, und während in der in A überlieferten Fassung Karl III. Auf das Schärfste angegriffen wird, entsteht ihm in II ein Verteidiger und Lobredner. Dieser Lobredner Karls III. Geht in der Absicht, bei dem Leser Stimmung zu erwecken, so weit, dass er das annalistische Prinzip durchbricht, um eine erhöhte Wirkung zu erzielen. Was tut er nämlich? Einen Bericht bringt der Annalist nicht, wie es das Datum von Karls Tode, der 13. Januar 888, erfordert hätte, zum Jahre 888, sondern er lässt ihn den Abschluss des Jahresberichtes 887 bilden. Man sieht, den Annalisten schert die Richtigkeit eines Datums wenig, wird doch von ihm auch beispielsweise Arnulfs Tod zu einem falschen Jahre, zu 99, berichtet. Um diesen Irrtum recht würdigen zu können, vergegenwärtige man sich, dass der Verfasser von einem bedeutsamen Ereignis seiner Zeit berichtet. Es überrascht uns auch gar nicht, wenn wir später hören, dass sich in der Handschrift 2 die ganze Chronologie von 840 an in Verwirrung befindet. Von 840 bis 867 sind die Jahre um 1 zu hoch, von 868 bis 874 um 1, von 876 bis 887 infolge des Ausfalles von 875 um 2 zu niedrig angegeben. Viertens. In den Nekrologien, den Totenbüchern, in denen von Mönchen die Todessage der Insassen des eigenen und oft der benachbarten Klöster eingetragen sein sollen, herrscht eine Verwirrung der Chronologie, die schlechthin nicht mehr zu überbieten ist. Baumann fasst die Ergebnisse seiner Untersuchungen über die Totenbücher der Bistümer Augsburg usw. in folgenden vernichtenden Urteil zusammen.